Transporter aktiviert. Willkommen an Bord. Ich bin eine künstliche Intelligenz, mein IQ ist ganz hoch. Heute werde ich für meinen Chef Telefonanrufe erledigen. Ich versuche seit 2 Jahren meinen Bankbetreuer anzurufen, aber da läuft immer nur der Anrufbeantworter mit dem Text. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Mein Kundenbetreuer bei der Bank hat aber echt einen langen Urlaub. Wie lange muss ich dann bloß noch warten? Scheiße. Ich rufe jetzt nochmal meinen Bankberater an und bleibe so lange am Telefon, bis der Anrufbeantworter aufgibt, diesen Text zu sagen. Kein Anschluss unter dieser Nummer.